Vom 16. bis zum 19. Juli berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenwebsite Primorsky Reporter und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees, des nationalen Soziologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo, der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baek Doosan und des brasilianischen Komitees für die Solidarität mit der TVRK meldeten, dass Marschall Kim Jong-un ein Konzert der Laienkunstgruppen der Frauen der Offiziere der Armeetruppen besuchte, die bei dem 6. Wettbewerb der Laienkunstgruppen der Frauen der Offiziere der koreanischen Volksarmee in der 2. Periode ausgezeichnet wurden. Die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees teilte mit, dass Genosse Kim Jong-un das Institut für Architektur Baek Doosan besuchte. Mit dieser Nachricht veröffentlichte die russische Internet-Homepage irkutskblogspot.ru, dass er das Kunstlederwerk Pyeongsong besuchte. Auf den Internet-Homepages waren seine Fotos zu sehen.